ins Wanken. Also Schleswig-Holstein ist strukturschwach, hat keine großen Unternehmen und deshalb weniger Steuereinnahmen. Und weil das Land sich trotzdem eine ähnliche Bildung und eine ähnliche Sicherheit wie andere Bundesländer leisten will, hat es seit 1970 schon keinen ausgeglichenen Haushalt mehr gegeben. 600 Millionen Euro ist das strukturelle Defizit. Der Schuldenberg hat sich auf 23 Milliarden Euro angehäuft und bald könnten es 30 Milliarden sein. Ein guter Teil des Haushalts geht für Zinsen drauf. Und um da rauszukommen, kommt der CDU die Schuldenbremse ganz gelegen. Um die Neuverschuldung bis 2020 auf Null zu bringen, will die CDU 5.000 Stellen streichen. Das wäre ein Zehntel der Landesbediensteten. Vor allem SPD-Chef Stegner hat aber immer wieder gesagt, dass Schleswig-Holstein sich eine Schuldenbremse gar nicht leisten könne, weil das zu Einsparungen auch in den Bereichen Bildung und Sicherheit führen müsste. Und bei Polizisten und Lehrern zu sparen, das sei mit der SPD nicht zu machen. Und darum streitet man jetzt. Ja, da verfolgt die CDU einen Kurs mit der Brechstange. Schon am Mittwoch gab es ja eine Krisensitzung. Warum ist denn dabei nichts herausgekommen? Die CDU wirft der SPD vor, schlecht vorbereitet in diese Sitzung gegangen zu sein und keine eigenen Vorschläge gemacht zu haben, aber alles abgelehnt zu haben, was die CDU auf den Tisch gelegt habe. Die SPD hat sich dazu überhaupt nicht geäußert. Die Sitzung des Koalitionsausschusses am Mittwochabend war immer wieder unterbrochen und es hat auch Vier-Augen-Gespräche von CDU-Landeschef und Ministerpräsident Carstensen mit SPD-Chef Stegner gegeben. Aber man ist keinen Schritt weitergekommen und nachts um 12:30 haben beide nur sagen können, wir können Ihnen nur mitteilen, dass wir Ihnen nichts mitzuteilen haben und man hat sich auf heute vertagt. Ja, was glauben Sie, Matthias Günther, was werden Sie morgen Vormittag unseren Hörern mitteilen? Regierung in Schleswig-Holstein geplatzt oder dann doch noch eine Einigung? Ist im Moment ganz schwer zu sagen. Also es kommen immer wieder Leute aus der Sitzung raus und machen bedenkliche Gesichter. Und zwischendurch hat es aber schon mal ganz gut ausgesehen. Da hat Ministerpräsident Carstensen in einer Beratungspause gesagt, man sei sich bei der Schuldenbremse einig. Er hat auch angedeutet, dass Schleswig-Holstein nicht mehr, wie angekündigt, gegen die Schuldenbremse des Bundes klagen wolle und dass man das jährliche Haushaltsdefizit von 2011 an 10 Jahre lang um jeweils 10% senken wolle, dann wäre die Neuverschuldung 2020 auf Null, so wie das ja die Schuldenbremse, die vom Bundestag und Bundesrat beschlossen ist, vorschreibt. Aber das heißt noch nicht viel, denn dazu müssen eben die von der CDU verlangten 5.000 Stellen gestrichen werden. Und der Knackpunkt ist jetzt wo. In den vergangenen Tagen gab es Signale aus der SPD, dass es keine Tabubereiche mehr geben soll. Wenn die realpolitischen Kreise in der SPD, von denen diese Äußerungen kamen, ihren Landesvorsitzenden Stegner davon überzeugen könnten, dann könnte es eine Einigung geben. Aber wenn die SPD dabei bleibt, bei Bildung und Sicherheit gar nicht zu sparen, ist eine Einigung wohl kaum vorstellbar. Und dann ist mit dem Bruch der Koalition zu rechnen. Krisenstimmung in Kiel, das war direkt.